Kapitel 15. O verfluchter Schöpfer! Warum lebte ich? Warum löschte ich nicht in jener Stunde den Lebensfunken, den du so mutwillig gespendet hast? Ich weiß es nicht. Ich war noch nicht in den Bann der Verzweiflung geraten. Ich spürte nur Zorn und Rache in mir rasen. Ich hätte mit Wonne die Hütte und ihre Bewohner zerstören und mich an ihrem Schreien und ihren Todesqualen sättigen können. Als es Nacht wurde, verließ ich meinen Zufluchtsort und wanderte in den Wald, nicht länger durch die Angst vor Entdeckung zurückgehalten, und ließ endlich meine Not und Höllenpein in schaurigem Geheul freien Lauf. Ich war wie ein wildes Tier, das aus seinem Käfig gebrochen. Ich zermalmte blind, was mir entgegentrat, und stürmte durch den Wald wie ein losgelassener Eber. Welch qualvolle Nacht habe ich durchstanden! Voll Spott funkelten kalte Sterne vom Himmel herab. Die kahlen Bäume schüttelten ihre Äste über mir ab. Ab und zu erscholl der schläfrige Ruf eines Vogels in der unheilvollen Stille. Überall war Ruhe. Nur ich kannte die Ruhe nicht. Ich trug gleich dem Erzfeind eine Hölle in mir. Am liebsten hätte ich die Bäume entwurzelt, alles um mich verwüstet und zerstört, um mich danach niederzusetzen und mich an dem Anblick der Zerstörung zu erfreuen. Dieser Sturm der Gefühle konnte nicht andauern. Die übermäßige körperliche Anstrengung erschöpfte mich und ich sank, vom Überdruss der Verzweiflung übermannt, auf das feuchtkalte Gras nieder. Unter den Myriaden Menschen gab es keinen einzigen, der mit mir fühlen oder mir beistehen würde. Und sollte ich milde Gefühle gegen meine Feinde hegen? Nein. Von jenem Augenblick an erklärte ich gegen die Menschengattung und vor allem gegen ihn, der mich geformt und in die unerträgliche Not hinausgeschickt hatte, immerwährenden Kampf. Die Sonne ging auf. Ich hörte menschliche Stimmen und wusste, es war an diesem Tage unmöglich, zu meinem Lager zurückzukehren. Ich verbarg mich in einem dichten Gehölz und beschloss, in den kommenden Stunden über mein Los nachzudenken. Der wohltuende Sonnenschein und die reine Tagesluft besänftigten mein Fieber. Und als ich über das Geschehene in der Hütte nachdachte, musste ich mir gestehen, dass ich in meinen Folgerungen vielleicht etwas zu voreilig gewesen war. Ganz augenscheinlich hatten meine Worte den blinden Vater zu meinen Gunsten gestimmt. Und ich war ein Narr gewesen, mich dem Abscheu seiner Kinder auszusetzen. Ich hätte den alten de Lacy für mich gewinnen sollen und mich nach und nach der Familie, nachdem sie durch seine Fürsprache auf mein Kommen vorbereitet war, entdecken sollen. Ich dachte, mein Irrtum wäre vielleicht noch gut zu machen. Und nach langem Überlegen entschloss ich mich, in die Hütte zurückzukehren, den alten Mann aufzusuchen und ihn durch meine Vorstellung für mich günstig zu stimmen. Diese Überlegungen beruhigten mich fast, und am Nachmittag fiel ich in tiefen Schlaf. Mein fieberndes Blut beunruhigte meine Träume. Fortwährend spielte sich die schreckliche Szene des Vortages vor meinen Augen ab. Die Frauen flohen von hinnen, Felix riss mich von seines Vaters Füßen. Ich erwachte erschöpft, und da es schon Nacht war, kroch ich aus meinem Versteck und machte mich auf die Suche nach Nahrung. Als mein Hunger gestillt war, lenkte ich meinen Schritt auf den mir wohlbekannten Pfad, der zu der Hütte führte. Alles lag in Frieden. Ich schlich mich in meinen Schuppen und blieb dort in stiller Erwartung der gewohnten Stunde, zu der die Familie aufstand. Diese Stunde ging vorüber, die Sonne klomm hoch am Himmel, aber die Hüttenbewohner zeigten sich nicht. Mir bangte, und ich ahnte ein schreckliches Missgeschick. In der Hütte blieb es dunkel. Ich hörte keinen Laut. Ich kann diese Qual der Ungewissheit nicht beschreiben. Dann kamen zwei Landleute vorbei. Sie blieben in der Nähe der Hütte stehen und unterhielten sich, wobei sie mehrmals auf den Wald, die Felder und die Gebäude deuteten. Aber ich verstand nicht, was sie sagten, da sie sich in der Landessprache äußerten. Bald darauf kam Felix und ein anderer Mann hinzu. Ich war überrascht, da ich wusste, dass er die Hütte an jenem Morgen nicht betreten hatte, und wartete ängstlich, aus seinen Reden etwas über diese ungewöhnlichen Vorgänge zu entnehmen. »Sind Sie sich klar«, sagte sein Gefährte zu ihm, »dass Sie 3 Monate Pacht zahlen müssen und der Erzeugnisse des Gartens verlustig werden? Es liegt mir nicht daran, einen unredlichen Vorteil aus der Sache zu ziehen, und ich bitte Sie daher, Ihre Absage noch ein paar Tage zu überlegen.« »Hier gibt es nichts mehr zu überlegen«, sagte Felix. »Wir können unmöglich wieder in Ihrer Hütte wohnen. Mein Vater schwebt in großer Lebensgefahr durch die entsetzlichen Zwischenfälle, die ich Ihnen berichtet habe. Meine Frau und meine Schwester werden sich wohl nie von diesem Schrecken erholen. Ich bitte Sie, dringen Sie nicht weiter in mich und lassen Sie mich von dannen ziehen. Nehmen Sie wieder Besitz von Ihrer Hütte. Ich werde die Pacht sowie alle anderen Entschädigungsgelder gerne bezahlen.« Felix zitterte heftig bei diesen Worten. Er und seine Begleiter traten in die Hütte ein, schnürten ein paar Gegenstände zu einem Bündel zusammen und gingen dann fort. Niemals sah ich die de Lassays wieder. Den Rest des Tages blieb ich in äußerster und dumpfer Niedergeschlagenheit in meinem Schuppen. Meine Beschützer waren fort und hatten das einzige Band, das mich an die Welt fesselte, gewaltsam zerrissen. Zum ersten Male erfüllten Rache- und Hassgefühle meine Brust, und ich gab mir gar keine Mühe, sie irgendwie zu unterdrücken. Stattdessen überließ ich mich mehr und mehr meinen bösen Gefühlen und richtete meine Sinne ganz auf Unrecht, Vernichtung und Tod. Doch bei der Erinnerung an meine Freunde, an die milde, gütige Stimme des alten de Lassays, an die sanften Augen Agathas und die herrliche Schönheit der Maurin, legte sich für eine Weile der Sturm und ein Schwall von Tränen besänftigte mich. Wenn ich mir abermals vorstellte, dass sie mich von sich gestoßen und verlassen hatten, kam mir der Zorn wieder, der wilde Zorn ins Maßlose gesteigert. Und da ich keinem menschlichen Wesen etwas antun konnte, ließ ich meine Vernichtungswut an leblosen Gegenständen aus. Die Hütte, die mich hoffnungsvoll gesehen, sollte meine Verzweiflung nicht überleben. Im Verlauf der Nacht verteilte ich das von mir gesammelte Brennholz um die Hütte, und nachdem ich jede Spur von Bebauung im Garten zerstört hatte, wartete ich ungeduldig den Untergang des Mondes ab, um mein Vorhaben auszuführen. Später in der Nacht erhob sich ein heftiger Wind über den Wäldern und vertrieb die Wolken, die noch am Himmel schwebten. Meine Rache wütete vorwärts wie eine mächtige Lawine und versetzte mich in eine Art Wahnsinn, der alle Grenzen der Vernunft und Überlegung gesprengt hatte. Ich entzündete einen Ast und tanzte wie wild um die dem Untergang geweihte Hütte herum, den Blick gegen den Horizont im Westen gerichtet, den der Mond fast berührte. Als die Scheibe hinter dem Horizont verschwand, schwenkte ich meine lodernde Fackel. Der Mond ging völlig unter. Ich setzte Stroh, Heide und Buschwerk, die ich gesammelt, in Brand. Der Wind fachte das Feuer an, rasch züngelten die Flammen empor, die Hütte fasste Feuer und brannte bald lichterloh. Als ich gewiss war, dass keine Hilfe auch nur einen Teil der Wohnung zu retten vermochte, verließ ich den Schauplatz und suchte Schutz in den Wäldern. Ich hatte keinen Zufluchtsort mehr. Wohin sollte ich fortan meine Schritte in die Welt, die vor mir lag, richten? Ich entschloss mich, weit von der Stätte meiner Erniedrigung zu fliehen. Aber für mich, der ich gehasst und verachtet war, musste jedes Land ja gleich schrecklich sein. Da kam mir schließlich der Gedanke an dich. Aus deinen Aufzeichnungen erfuhr ich, dass du mein Vater, mein Schöpfer warst. An wen konnte ich mich besser wenden als an ihn, der mir das Leben gegeben hatte? Du hattest Genf als deine Heimatstadt angegeben. Dorthin beschloss ich, meine Schritte zu lenken. Aber wie sollte ich den Weg finden? Ich wusste, dass ich eine südwestliche Richtung einzuschlagen hatte, um meinen Bestimmungsort zu erreichen. Die Sonne allein war mein Richtpunkt. Ich kannte weder die Namen der Städte, die ich durchqueren musste, noch konnte ich einen Menschen um Auskunft bitten. Ich gab dennoch die Hoffnung nicht auf. Nur bei dir konnte ich auf Hilfe rechnen, obwohl ich gegen dich nur ein Gefühl des Hasses hegte. Kalter, herzloser Schöpfer. Du hattest mir Empfindungen und Leidenschaften ins Herz gelegt und mich dann in die Welt hinausgestoßen, ein Gegenstand der Verachtung, des Widerwillens und der Abscheu der Menschheit. Nur dir gegenüber hatte ich Anspruch auf Mitleid und Abhilfe. Von dir wollte ich jene Gerechtigkeit fordern, die ich vergeblich von irgendeinem anderen Wesen in Menschengestalt zu gewinnen versucht hatte. Meine Reise war lang und mühsam. Spät im Herbst verließ ich das Gebiet, wo ich so lange gelebt hatte. Ich wanderte nur bei Nacht, aus Angst, auf einen Menschen zu stoßen. Die Natur verging und starb um mich her. Die Sonne verlor ihre Wärme. Regen und Schnee fielen auf mich nieder, mächtige Flüsse gefroren, der Erdboden war kahl, hart und eisig. Nirgends fand ich ein Obdach. Wie oft habe ich die Ursache meines Daseins verflucht. Ich hatte ganz die Milde meines Herzens verloren. Alle meine Gedanken waren gallenbitter und trübe geworden. Je näher ich deinem Wohnsitz kam, umso brennender wurde das Rachegefühl in meiner Brust. Der Schnee fiel, die Gewässer erstarrten, ich aber hielt nicht inne. Einige Anhaltspunkte leiteten mich, auch besaß ich eine Karte des Landes, aber oft irrte ich weit von meinem Wege ab. Meine unerträglichen Qualen gönnten mir keine Ruhe. Ein Umstand, der sich ereignete, als ich mich den Grenzen der Schweiz näherte, die Sonne wieder schön warm schien und die Erde von neuem grünte, bestärkte mich auf eindringliche Art in meinem Zorn und meiner Bitterkeit. Gewöhnlich ruhte ich bei Tage und setzte meinen Weg bei Nacht fort, damit ich vor Menschenaugen sicher war. Eines Morgens jedoch, als mein Weg mich durch einen dichten Wald führte, wagte ich es, weiter zu wandern, nachdem die Sonne schon aufgegangen war. Es war dies einer der ersten Frühlingstage, der auch mich durch seine Lieblichkeit und die balsamische Luft aufzuheitern vermochte. Anwandlungen voll Güte und Freude wurden wieder in mir rege. Ich war selber überrascht von der Neuheit dieser Empfindungen und gab mich ihnen ganz hin. Ich vergaß Einsamkeit und Hässlichkeit und wagte es, glücklich zu sein. Meine Wangen wurden von sanften Tränen genetzt, und ich hob sogar den Blick voll Dankbarkeit zum Himmel empor, welcher mir dieses Glücksgefühl schenkte. Ich wandelte weiter durch die schlängelnden Waldpfade, bis ich an eine Schneise gelangte, an der ein tiefer, schneller Fluss entlang strömte. Eine Reihe der frisch knospenden Bäume tauchten ihre Zweige in die Wellen. Hier hielt ich inne, unschlüssig, welchen Weg ich nehmen sollte, als ich den Klang menschlicher Stimmen vernahm und mich daher hinter einer Zypresse verbarg. Kaum hatte ich mein Vorhaben ausgeführt, als ein junges Mädchen auf mein Versteck zugelaufen kam. Sie lachte hell auf, als ob sie zum Scherz vor jemandem davonlief. Sie lief an den abschüssigen Ufern des Flusses weiter, bis sie plötzlich ausrutschte und in die reißende, eiskalte Strömung fiel. Ich sprang in die Fluten, rettete sie unter größter Anstrengung aus der Gewalt der Strudel und zog sie ans Ufer. Sie war bewusstlos. Ich brauchte alle mir zur Verfügung stehenden Kräfte und Kenntnisse, um sie wieder ins Leben zurückzurufen. Ich wurde durch das Nahen des Bauern, vor dem sie in ihrem Scherz geflohen war, unterbrochen. Als er mich sah, sprang er auf mich zu, riss das Mädchen aus meinen Armen und hastete tiefer in den Wald hinein. Ich folgte ihm, ohne mir über den Grund meines Tuns im Klaren zu sein. Aber als der Mann mich näher kommen sah, richtete er das Gewehr, das er bei sich führte, auf mich und feuerte es ab. Ich sank nieder. Derjenige, der mich verletzt hatte, verschwand alsbald zwischen den Bäumen. Das war also der Dank? Ich hatte einen Menschen vor dem Verderben gerettet, zum Lohn wand ich mich unter den Schmerzen einer Wunde, die mich vielleicht das Leben kosten konnte. Von einer teuflischen Wut gepackt, schwor ich der ganzen Menschheit ewigen Hass und Rache. Ich wurde von den grimmigen Schmerzen meiner Wunde überwältigt, mein Puls stockte, ich rang um Atem und schlug bewusstlos zu Boden. Mehrere Wochen lang führte ich ein elendes Leben in den Wäldern, wobei ich versuchte, meine Wunde zu heilen. Das Geschoss war mir in die Schulter gedrungen und ich wusste nicht, ob es sich dort festgesetzt hatte oder ob es ganz durchgedrungen war. Ich besaß keineswegs die Mittel, die Kugel herauszuholen. Außerdem wurden meine Schmerzen noch durch das bedrückende Gefühl der Ungerechtigkeit und Undankbarkeit gesteigert. Täglich erneuerte ich meinen Racheschwur, eine Rache, die mich für alle die Gemeinheiten und die Pein, die ich erlitt, entschädigen würde. Endlich war ich wieder stark genug, um meine Reise fortzusetzen. Alle meine Anstrengungen konnten jedoch nicht lange mehr vom hellen Sonnenschein oder sanften Frühlingshauch erleichtert werden. Alle Freude war ein Hohn für mein trostloses Dasein und ließ mich nur noch schmerzlicher empfinden, dass ich nicht für Glück und Freude geschaffen war. 2 Monate später gelangte ich in die Umgebung von Genf. Ich kam am Abend dorthin und zog mich in ein Versteck in den umliegenden Feldern zurück, um darüber nachzusinnen, in welcher Weise ich mich an dich wenden sollte. Ich litt unter Hunger und Erschöpfung und vermochte vor Kummer und Leid weder den sanften Abendwind zu genießen, noch die Sonne, die hinter dem wunderbaren Juragebirge sank. Ein leichter Schlummer enthob mich dem peinvollen Nachdenken, doch ich wurde aufgeschreckt durch das Nahen eines schönen Knaben, der mit all dem kindlichen Ungestüm in die Schlucht, die ich zum Versteck gewählt, hineinstürmte. Als ich ihn sah, kam mir plötzlich der Einfall, dass dieses junge Wesen vorurteilslos und noch zu jung war, um schon von einem Abscheu gegen menschliche Entstellung erfasst zu sein. Wenn ich mich also seiner bemächtigen und ihn mir zu meinem Gefährten und Freund erziehen konnte, würde ich auf dieser bevölkerten Erde nicht so einsam sein. Von diesem Impuls getrieben, hielt ich den Knaben im Vorbeilaufen auf. Sobald er mich erblickte, schlug er die Hände vor die Augen und stieß einen schrillen Schrei aus. Ich zog ihm die Hände mit Gewalt vom Gesicht und sagte, »Kind, was soll das? Ich will dir nicht wehtun, höre mir nur zu.« Er wehrte sich heftig. »Lass mich los«, rief er. »Ungeheuer, hässlicher Unhold, du willst mich verschlingen und mich in Stücke reißen, du bist ein Menschenfresser, lass mich los, oder ich sage es meinem Papa.« »Mein Junge, du wirst deinen Vater niemals wiedersehen, du musst mit mir kommen.« »Du Scheusal, du Ungeheuer, lass mich los, mein Papa ist ein Anwalt, er ist Herr Frankenstein, er wird dich bestrafen, du darfst mich nicht festhalten.« »Frankenstein, so gehörst du zu meinem Feinde, ihm, dem ich ewige Rache schwor, du sollst mein erstes Opfer sein.« Das Kind wehrte sich immer noch und überschüttete mich mit Ausdrücken, dass ich im Herzen verzweifelte. Ich umschloss seine Kehle, um ihn zum Schweigen zu bringen. Einen Augenblick später lag er tot zu meinen Füßen. Dann blickte ich auf mein Opfer, und das Herz schwoll mir vor Triumph und teuflischer Freude. Ich klatschte in die Hände, tanzte wild herum und rief, »Auch mir ist es vergönnt, Schrecken zu sehen. Mein Feind hat ein Herz, mein Feind ist nicht gefühllos, dieser Tod wird ihn bis zur Verzweiflung quälen und tausende andere Schmerzen sollen ihn foltern und vernichten.« Als ich auf das Kind niederblickte, sah ich etwas auf seiner Brust glitzern. Ich nahm es auf. Es war das Bildnis einer wunderschönen Frau. Trotz meiner Feindseligkeit besänftigte es mich und zog mich an. Eine Weile starrte ich entzückt auf ihre dunklen, von langen Wimpern überschatteten Augen und ihren lieblichen Mund. Meine Wut entbrannte von Neuem. Es wurde mir bewusst, dass ich auf ewig der Freude, die solch schöne Wesen schenken können, beraubt war, und dass sie, deren Anbild ich beschaute, bei meinem Anblick jenen Ausdruck himmlischer Güte verlieren und nur Abscheu und Furcht zeigen würde. Wunderst du dich, dass diese Gedanken mich rasend machten? Ich wundere mich nur, dass ich in dem Moment, anstatt meinem Rachedrang in Schrei und Schmerz Luft zu geben, mich nicht unter die Menschen stürzte und in dem Vernichtungstaumel unterging. Von diesen Gefühlen übermannt, verließ ich die Stätte des Mordes und suchte nach einem abgelegenen Versteck, als ich in meiner Nähe eine junge Frau vorbeigehen sah. Obzwar nicht so schön wie jene, deren Bildnis ich noch immer in der Hand hielt, war sie doch von angenehmem Äußeren und in der Blüte ihrer Jugend und Gesundheit. »Hier ist eine von denen, die ihr Lächeln für alle haben. Nur nicht für mich«, dachte ich. »Sie soll mir nicht entkommen.« Dank Felix' Unterrichtung in den blutigen Gesetzen der Menschen habe ich gelernt, wie man Unheil stiftet. Unbemerkt näherte ich mich ihr und steckte die Miniatur in eine Falte ihres Kleides. Einige Tage noch schwärmte ich an dem Ort, wo all diese Dinge sich zugetragen hatten, umher. Manchmal wünschte ich, dich zu sehen. Dann wieder wollte ich die Welt mit ihrem Elend und ihrer Ungerechtigkeit für immer verlassen. Schließlich wanderte ich diesen Bergen entgegen und habe von einer brennenden Leidenschaft gequält, die du allein lindern kannst, die ungeheuren Schluchten des Eismeeres durchmessen. Ich werde dich nicht lassen, ehe du mir nicht versichert hast, meinem Verlangen nachzukommen. Ich bin allein und elend, kein Mensch will mich zum Gefährten. Aber ein Wesen, das ebenso entstellt und grässlich wie ich selber sein würde, würde sich mir nicht entziehen. Meine Gefährtin muss von der gleichen Art sein, die gleichen elenden Mängel haben. Dies Wesen musst du schaffen.«